Kapitel 17. Ein neues Königreich. Wir mögen in dieser Welt sein, aber wir müssen erkennen, dass wir Bürger des Reiches Gottes sind. In diesem Reich gibt es keine Krankheit und kein Leid. Die Normalität des Himmels muss unsere Normalität sein. Er hat uns vollständig aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis befreit und uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Denn in seinem Sohn sind alle unsere Sünden getilgt und wir haben die Erlösung durch sein Blut, Kolosser 1, 13-14. Wir haben eine so erstaunliche Erlösung, die fast zu schön ist, um wahr zu sein, die mich in das Reich Gottes gebracht und mich absolut frei gemacht hat. So viele von uns haben die dämonische Vorstellung, dass Jesus auf den Sklavenmarkt kam, wo wir Sklaven Satans waren, die Ketten löste und uns dann dort zurückließ, um wieder vom Teufel verprügelt zu werden. Nein. Jesus hat nicht nur die Ketten gesprengt, sondern er ist gegangen und hat dich mitgenommen, Jesus hat uns vollständig befreit und uns dann in sein Reich gebracht. In Kolosser 1, 14 steht, dass uns durch die Erlösung die Sünde vollständig vergeben wurde. Dadurch, dass wir von der Sünde getrennt wurden, wurden wir auch von den Nebenprodukten der Sünde getrennt. Durch die Befreiung von der Sünde wurden wir aus der Sklaverei befreit und in das Reich Gottes versetzt. Wir warten nicht, bis wir in den Himmel kommen, um im Reich Gottes zu sein, wir leben jetzt darin. Deshalb sollte das, was im Himmel normal ist, auch für uns auf der Erde normal sein. Gottes Wille im Himmel ist sein Wille auf Erden. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, dann sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel, Lukas 11, 2. Wenn ich mir den Himmel anschaue, gibt es dort keine Krankheit und keine Armut. Es gibt keine Süchte, Geisteskrankheiten, chronische Schmerzen oder Depressionen. Wenn es diese Dinge im Himmelreich nicht gibt, warum glaube ich dann, dass es für mich noch möglich ist? Wir alle können es kaum erwarten, in den Himmel zu kommen, weil wir wissen, wie toll es dort sein wird, aber warum sollten wir warten, um die damit verbundenen Segnungen zu erleben? Wenn wir Gottes himmlischen Willen auf der Erde haben können, worauf warten wir dann noch? Warum sollten wir das nicht im Bereich der Heilung anwenden? Weißt du, warum? Weil die große Mehrheit von uns ihren Sinn nicht auf das Reich Gottes ausgerichtet hat und wir immer noch glauben, dass Krankheit möglich ist. Deshalb forderte der Apostel Paulus uns auf, unsere weltliche Sichtweise durch eine himmlische Sichtweise zu ersetzen. Die Auferstehung Christi ist auch deine Auferstehung. Deshalb sollen wir uns nach allem sehnen, was oben ist, denn dort thront Christus am Ort aller Macht, Ehre und Autorität. Ja, erfreue dich an allen Schätzen der himmlischen Dimension und fülle deine Gedanken mit himmlischen Realitäten und nicht mit den Ablenkungen der natürlichen Welt. Durch deine Kreuzigung mit Christus wurde die Bindung an dieses Leben gelöst, und dein wahres Leben ist nun in Gott in Christus verborgen, Kolosser 3, 1-3. Mein Körper mag sich im Reich dieser Welt befinden, aber als Geistwesen bin ich mit dem Reich Gottes verbunden und lebe aus ihm. Das Problem entsteht, wenn ich das nicht erkenne und das, was für den Ungläubigen normal ist, immer noch als meinen Normalzustand betrachte. Die meisten Menschen denken, um ohne durch einen Unfall zu sterben, müsse man krank sein. Warum sollten wir krank sein müssen, um zu sterben? Warum können wir nicht einfach alle unsere Tage in göttlicher Gesundheit leben, mit all unserer Kraft, unserem klaren Verstand und unseren körperlichen Fähigkeiten, und wenn wir mit unserem Leben zufrieden sind, einfach unseren letzten Atemzug tun und diesen Körper verlassen? Brauchte Moses eine Krankheit, damit er mit 120 Jahren diese Erde verlassen konnte? Noch am selben Tag sprach der Herr zu Moses: Steig auf den Berg Nebo im Gebirge Aparim, der gegenüber von Jericho im Gebiet der Moabiter liegt. Schau von dort hinüber in das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Besitz geben werde. Danach wirst du auf dem Berg sterben und im Tod mit deinen Vorfahren vereint werden, wie schon dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist und mit seinen Vorfahren vereint wurde. Denn ihr beide habt mir vor dem ganzen Volk die Treue gebrochen an der Quelle Meribah bei Kadesh in der Wüste Sin. Ihr habt mich vor den Israeliten nicht als heiligen und mächtigen Gott geehrt, deshalb darfst du das Land, das ich den Israeliten geben werde, nur von weitem sehen und wirst nicht hineinkommen. 5 Mose 32, 48-52. Gott befahl Mose an seinem 120. Geburtstag, auf den Berg zu gehen und zu sterben. Hat Gott ihm eine fortschreitende Krebserkrankung gegeben? Hat er ihn von einer Klippe stürzen lassen? Nein. Mose stieg auf den Berg, schaute auf das gelobte Land und tat dann seinen letzten Atemzug. Er verließ seinen Körper, ging ins Paradies und dann begrub Gott selbst Moses Körper. Die Welt denkt, je älter man wird, desto kränker werde man. Warum sollten gerechte Menschen das glauben? Warum sollten wir die Lüge glauben, dass es normal ist, Demenz, Arthritis und andere körperliche Probleme zu bekommen, wenn man älter wird? Sehr viele Christen haben Angst vor dem Älterwerden, weil sie geglaubt haben, was die Welt über das Älterwerden glaubt. In der Welt gibt es verschiedene Alters- und Krankheitsetappen, und wir, die wir von der Sünde befreit und in das Reich Gottes versetzt wurden, glauben immer noch, diese Etappen würden auch für uns gelten. Weißt du, nach welchen Etappen ich im Königreich Ausschau halte? Nach all den Dingen, die ich für Gott vollbringe und die Erfahrungen, die ich mit ihm mache, nicht Krankheit und körperlicher Zusammenbruch, das ist im Reich Gottes nicht möglich, aber im Reich dieser Welt schon. Denk mal über das Wort Krebs nach. Wie viele Christen fürchten sich davor? Warum sollte dieses eine Wort Milliarden von Menschen, darunter auch Christen, Angst einjagen? Warum solltest du dich vor etwas fürchten, das du nicht haben kannst? Es gibt viele gerechte Menschen, die ihre Gerechtigkeit bekennen und sich dennoch vor ungerechten Krankheiten fürchten. Hör mir jetzt zu, was du fürchtest, das verehrst du. Es ist mir egal, welche Bekenntnisse aus deinem Mund kommen, es geht nicht darum, was aus deinem Mund kommt, sondern was in deiner Seele ist. Der gute Mensch bringt aus dem guten Vorrat des Herzens das Gute hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Vorrat das Böse hervor. Aus dem Überfluss des Herzens spricht sein Mund, Lukas 8, 45. Das Wort Herz in Lukas 6, 45 bezieht sich wörtlich auf deine Seele, deine Gedanken und deine Vorstellungen. In Wirklichkeit alles, was du dir vorstellst, auch deinen Glauben. Seit Jahrzehnten wird viel darüber gelehrt, dass wir das Wort Gottes bekennen müssen. Unsere Worte sind mächtig und bewirken Leben und Tod, aber wir haben uns in unserer Lehre geirrt, weil wir uns wieder auf das Nebenprodukt statt auf die Ursache konzentriert haben. Anstatt uns auf unsere Worte zu konzentrieren, hätten wir uns auf die Seele konzentrieren sollen. Ändere dein Denken und du wirst automatisch auch dein Reden ändern. Ich weiß noch, wie April und ich im Victory Worship Center in Staunton, Virginia, ein unglaubliches Wunder erlebten. Ein junges Mädchen kam auf uns zu und erzählte uns, sie habe Typ 1 Diabetes, wisse aber, dass das nicht normal sei und sie wolle es loswerden. April und ich legten ihr die Hände auf und sagten, der Bauchspei hält Reis, sie solle anfangen, richtig zu funktionieren. Warum? Weil im Reich Gottes die Bauchspeicheldrüse perfekt funktioniert. Wir wussten nicht, dass sie, kurz bevor sie zu uns nach vorne kam, ihren Blutzucker gemessen hatte und dieser 321 betrug. Falls du es nicht weißt, ein Blutzuckerwert von 321 ist nicht nur hoch, sondern gefährlich hoch. Aber dieses junge Mädchen war so entschlossen, dass sie sich selbst testete, bevor wir ihr dienten. Sobald wir fertig waren, ging sie wieder nach hinten und testete ihren Blutzucker erneut. Weißt du, wie hoch er war? 121. Ihr Blutzuckerspiegel ist in weniger als einer Minute um 200 Punkte gesunken. Und warum? Weil im Reich Gottes unsere Organe so funktionieren, wie Gott sie geschaffen hat. Dieses Mädchen ließ sich von dem hohen Blutzuckerwert nicht beeindrucken. Es war beeindruckend, die Entschlossenheit in ihrem Gesicht zu sehen. Es gibt eine unbestechliche Methode, um festzustellen, wo du in deinem Glauben stehst, was deine Seele bewegt. Wenn du das Wort Krebs hörst, bewegt es dich? Bewegt es deine Gefühle? Ruft es Angst hervor? Wenn ja, dann ist es mir egal, was du bekennst. Dein Bekennen wird nichts daran ändern, was du verehrst, und was du verehrst, hältst du für möglich. Was auch immer deine Seele bewegt, wird dich in eine Arena des Glaubens oder in eine Arena der Angst führen. Ich kann dir sagen, aus welchem Reich du lebst, indem ich einfach herausfinde, was deine Seele bewegt. Die nackte Realität ist auch, dass das, was dich heute bewegt, dich in einer Stunde möglicherweise nicht mehr bewegen wird. In den Dingen des Geistes gibt es keinen Stillstand, wir bewegen uns immer, entweder vorwärts oder rückwärts, wir rücken immer mehr entweder auf die Dinge Gottes oder die Dinge dieser Welt zu. Was denkst du, ist möglich? Wir sind mit Gottes Leben erfüllt. Wir sind von der Sünde und damit von der Krankheit abgekoppelt. Im Reich Gottes werden die Menschen nicht krank. Weißt du, warum? Es ist nicht möglich. Das Reich Gottes ist in dir. Denn in der Tat, das Reich Gottes ist in euch, Lukas 17, 21. Das Reich Gottes ist von Licht und nicht von Dunkelheit erfüllt. Es ist erfüllt von Gesundheit und nicht von Krankheit. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Im Reich des Lichts werden die Menschen nicht krank, das werden sie im Reich der Finsternis. Wir leben im Reich Gottes, in dem es keine Krankheit gibt. Wir mögen durch das Tal des Todesschattens gehen, aber wir sind der Leib Christi, der aus einem anderen Reich lebt, während wir im Reich dieser Welt leben.